Mal jemand werden, dann ist Deutschland nicht das Wahre. Du wirst vom Staat erpresst, von der Wiege bis zur Bahre. Für Jahre bis zum Millionär, das ist gar nicht so schwer. Der Müllermann hat's verraten, wer Politik kehrt. Von meinem Geld, denn ich hab mein Leben lang gezahlt. Und was bekomm ich dafür? Rentenreform, Hartz IV, die teure und Praxisgebühr. Zu regieren, geht ihr nicht von alleine, werden wir euch aussortieren. Manieren können wir getrost vergessen, ihr habt's vorgemacht. Wir haben kein Geld und nichts zu fressen und ihr lacht. Der Deutschland braucht doch Gemüt die Weh. Und die, ihr könnt euch erstmal die Gebieten nicht erhöhen. Dann zahlt ihm RWE, das ist doch auch ganz schön. Wir stehen uns die Füße platt, doch da gibt's nichts zu holen. Denn unser Staat wird grad von unseren Bossen gestohlen. Ihr lügt uns an, die Kinder. Ihr lasst uns aus, die Kinder. Auf wen Kompetenz wird rücktritt, doch wie zum Dank. Kriegt ihr noch 50.000 Euro Abfindung auf die Bank. Im Monat 7.000, das ist eure Diät. Und ihr redet auch noch von Mitnahmementalität. Ihr lügt uns an, die Kinder. Ihr lasst uns aus, die Kinder. Wir wollen euch nicht mehr und eure Demokratie. Denn ihr macht, was ihr wollt und das Volk packt ihr nie. So wie es geht, werdet ihr von uns wegreformiert. Und dank dem lieben Gott, dass euch nichts Schlimmeres passiert. Ihr lügt uns an, die Kinder. Ihr lasst uns aus, die Kinder. Ihr lügt uns an, die Kinder. Ihr lasst uns aus, die Kinder. Ihr lügt uns an, die Kinder. Ihr lasst uns aus, die Kinder. Ihr lügt uns an, die Kinder. Ihr lasst uns aus.